Die Elite blickt zurück auf das Jahr 2022. Heute der Dezember. Das Beste kommt zum Schluss, der Dezember. Ja, Freude. Ja. Ich habe ja nochmal Bahn-Content versprochen. Das ist nochmal Bahn-Content? Ja, ich bitte dir den 11. Dezember an. Nee, ich bin früher dran. Ich habe den 6. Dezember. Ich habe was Nikolausiges. Oh, hast du schon wieder den Namen von Schokogesellen mitgebracht? Nee. Auch in diesem Jahr hat die Ludwigsburger Kreiszeitung es nicht hinbekommen, den Schoko-Nikolaus richtig zu bezeichnen. Hä? Auch die Intervention der Elite wurde nicht berücksichtigt. Hä? Moment, Schoko-Nikolaus ist richtig. Wahrscheinlich haben sie nur einen Weihnachtsmann abgebildet wieder, ne? Sie haben, glaube ich, auch Schoko-Weihnachtsmann geschrieben. Ah, ja, okay. Ja, Fakt ist, wenn man der Schoko-Nikolaus, das ist halt der Bischof und der muss halt dann einen Bischofs... eine Mitra tragen und eben nicht den Nikolausgewand. Das war damals zumindest der Fall. Genau. Es ist wichtig, dass er eine Mitra trägt, weil wenn er eine Bischofsmütze tragen würde, dann hätte er einen Kürbis auf dem Kürbis. Hm? Die Bischofsmütze ist ein Kürbis. Die Bischofsmütze ist eine Mitra. Die Bischofsmütze ist eine Kürbissorte. Ach so, ja, gut. Aber eine Mitra. Gut. Ja, es gibt aber keine Mitra-Kürbisse. Gut, ich dachte schon, du hättest jetzt den 8. Dezember und du wolltest darauf hinweisen, dass man jetzt quasi im Schengen-Raum auch Bahn fahren kann, weil Kroatien jetzt dazugehört. Übrigens, ich muss immer dazu sagen, wenn ich den Schengen-Raum lese und den schnell überlese, muss ich immer den Schergen-Raum lesen, also Schergen. Das ist schön. Europa und seine Schergen. Ja, das kann mir zum Glück nicht passieren, weil ich ja Niederlandophil bin. Also ich stehe auf Tom Holland. Okay, wir haben ja, also ich hätte jetzt eigentlich die Nummer mit der Regenbogenflagge im WM-Finale noch genommen, aber das wollte ich dann doch jetzt nicht nehmen. Sehr löblich von dir, dass du mir den Homo-Content überlässt. Genau, und ich habe auch den Albert Rösti nicht genommen. Weil dafür hast auch du Heinrich Reuß mitgebracht. Nee, da hätte ich dann ansonsten auch Elisabeth Baume-Schneider nehmen müssen. Habe ich auch nicht. Nee, ich bin noch mal in die Weltgeschichte hinausgegangen. Jakarta, Indonesien. Das indonesische Parlament beschließt ein neues Strafgesetzbuch, das unter anderem Gefängnisstrafen für außerehelichen Sex, Zusammenleben vor der Ehe, Ehebruch, Blasphemie und Kritik am Präsidenten, an Ministern oder Regierungsinstitutionen vorsieht. Ich dachte so, das Beste kommt zum Schluss, einfach mal so richtig ein, also weißt du, wenn 2022 so ein viel Scheiße hatte und unter anderem einen Krieg, dann ist das aber so menschenrechtstechnisch, freiheitstechnisch im Allgemeinen einfach der größte Scheißhaufen, der jetzt nicht direkt ein Krieg ist. Mhm. Ja, also ich dachte mir so, das bringe ich jetzt noch so mit und sorge nochmal so für richtig gute Stimmung. Ja. Ich meine, ich muss mal überlegen, außerehelicher Sex, ja, das ist ja schon knackig. Das ist verwerflich. Zusammenleben vor der Ehe. Ja. Das heißt, hä? Damit sind WGs verboten. Genau, das meine ich. Wie gemischte WGs vor der Ehe. Und muss ich jetzt, heißt das dann vor allen Dingen für Kinder, dass sie ihre Mütter heiraten müssen, wenn sie bei denen wohnen möchten? Naja gut, das ist ja dann noch Familie. Das wird wahrscheinlich schon noch. Aber tatsächlich, das, was wir jetzt hier machen, ist ja quasi schon relativ schlimm, weil es ist Blasphemie nach mancher Interpretation möglicherweise. Das ist ja tatsächlich so das Nächste. Blasphemie. Blasphemie ist so ein extrem dehnbarer Begriff. Mhm. Also, Weißt du, das Witzigste an der ganzen Nummer ist, dass quasi ein paar Tage, noch nicht mal eine Woche später, nachdem das beschlossen wurde, noch hinterhergeschoben wurde, dass das Gesetz natürlich nicht für Ausländer gilt. Also unverheiratete Pärchen dürfen weiterhin kommen, im gleichen Hotelzimmer schlafen und da auch Fiki-Fiki machen. Möglicherweise auch mit einheimischen Prostituierten, Also es gilt nur für Indonesierinnen, Indonesier und Indonesiunten. Mhm. Ja. Ja klar, man will sich ja den Tourismus nicht verkacken. Ja, ja, also das muss man, man muss das nochmal so explizit sagen, dass man damit nicht nur, dass man damit gleich auch noch eine Zweiklassengesellschaft schafft und es tatsächlich schafft, die eigene Bevölkerung auch nochmal abzuwerten. Mhm. Also sie nicht nur unmoralisch nennt, sondern sie auch noch gegenüber anderen Menschen, anderen Ländern abzulinksen. Da muss man sich fast schon überlegen, ob man nicht nach Katar gehen möchte, um sich da ausbeuten zu lassen. Weil magst du wissen, warum Saudi-Arabien teilweise terrorfreundlich gesinnte Mittel- und Unterschicht hat? Weil die dafür bezahlt werden? Nee. Weil sie genau auf dieser Basis quasi eine gewisse Schizophrenie wahrnehmen. Und zwar eine Schizophrenie der Regierung. Während nämlich quasi die Wahhabiten mit Fatwas gegen die eigene Bevölkerung regieren, beziehungsweise über die eigene Bevölkerung ganz gnadenlos regieren und sagen, dies ist verboten und das ist nach Koran auch verboten, durften die Amerikaner, die im Land waren, tun und lassen, was sie wollten, saufen, ficken und so weiter und so fort. Es gab quasi Zentren für die Amerikaner und auch für andere ausländischen Unternehmen, die da halt irgendwie unterwegs waren. Nicht gesagt, die Amerikaner sind ein Unternehmen, aber auch für ausländische Unternehmen, die durften quasi da rein, auch die Deutschland GmbH, durfte quasi in Amerika, in Saudi-Arabien agieren. Und tatsächlich, es war quasi für Ausländer regelmäßig erlaubt zu tun und zu lassen, was eben den Inländern verboten war. Die Inländer können das auch, müssen es ja auch gar nicht gut finden. Saufen können die ja auch ablehnen, können sagen, ja, ich muss ja auch nicht saufen. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass wenn du es verbietest, dass du sagst, du darfst nicht, das verbietet da oben. Ja, wenn du das machst, dann kannst du es halt anderen auch einfach nicht erlauben. Aber, lieber Aushilfsjedi, ist nicht eines der Argumente, warum wir mit solchen Ländern demokratische und wirtschaftliche Beziehungen pflegen, dass wir durch diese Pflege dieser Beziehungen die angeblich verändern würden? Ja, genau, Handel durch Wandel. Möchtest du etwas sagen, durch Handel, dass das irgendwie gelogen ist? Und ja, nicht funktioniert? Und bigott möglicherweise sogar? Hey, erinnern wir uns irgendwie mal an diesen lustigen Menschen, der da sitzt in Moskau und Moskaut und drauf scheißt, dass man mit ihm handelt? Ja. Und ist das Wort bigott eigentlich blasphemisch? Weiß ich nicht. Müsstest du jetzt... Frag doch mal in Jakarta nach. Ja, genau. Ich mache mal Tagesausflug nach Jakarta. Ich frage mich übrigens, ob die Gefängnisstrafen für homosexuellen außerehelichen Sex höher sind als für heterosexuellen außerehelichen Sex. Ich frage mich, ob die ganzen Straftäter, die für außerehelichen homosexuellen männlichen Sex verurteilt werden, ob die ins gleiche Gefängnis gesteckt werden und ob die da auch Gruppenzellen haben. Und die Frage für mich, die wir jetzt auch noch klären müssen, ist Zusammenleben vor der Ehe bei Homos eigentlich auch verboten? Wahrscheinlich, solange die keinen Geschlechtsverkehr haben, ist alles tutti. Ja, das ist ja die Frage. Weißt du, du kannst ja dann nach Deutschland reisen, darfst schon Ehe für alle machen, weil alle sind ja auch alle. Ja, also auch Indonesier. Genau. Ich bemühe auch immer noch gerne dieses wunderbare AfD-Plakat, auf dem stand Ehe für alle abschaffen. Man muss es einfach nur anders betonen, es ist so ein herrliches Plakat. Ich möchte an der Stelle auch noch mal an... Wenn man einfach die Ehe für alle abschafft. Ja. Das könnte durchaus ein spannendes Projekt sein. Mhm. Kinderstadt Indonesia. Nee, so ähnlich. Kinderstadt Indonesia. Was macht Jürgen Rüttgers eigentlich momentan? Weiß ich nicht, lispeln. So. Meinst du, der tritt als Katja Burkhardt Impersonator auf? Weiß ich nicht. Du bist dran übrigens. Was ist denn so dein Dezember-Ereignis? 11. Dezember. Wendlingen und Ulm gleichzeitig. Oder vielleicht kurze Zeit nacheinander. Nach Umstieg dann auch Stuttgart. Hey, Bahncontent, die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. Genau, Eröffnung der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. Da sieht man mal, wie wenig politischer Wille für einen guten Bahnverkehr da ist, denn die ursprüngliche Planung sahen Baubeginn 2005 und Vollendung 2013 vor. Die ersten Ideen für die Strecke sind 1986 aufgekommen. Um komplett schnell zu fahren, musste man aktuell in Wendlingen umsteigen und natürlich kam es gleich nach Eröffnung zu Ausfällen und Umleitungen. Aber ein Vogel war nicht beteiligt, oder? Bernhard Vogel höchstens. Okay. Ja. Komischer Vogel. Ja, ja, aber das war höchst amüsant. Also im Land der Schwäbischen Eisenbahn. Ich hab das extra recherchiert. Also seit 1986 diskutieren sie darüber, ob sie da Gleise verlegen. Und wir haben jetzt 2022 gehabt, als das eröffnet wurde, und das sind Lirum Larum viele Jahre. Aber wir sind ja das Land der Schaffer oder so, ne? Ja, naja, gut. Das ist halt eine Baustelle, die sich gewaschen hat, und manchmal hat man da halt eher zum Waschlappen gegriffen als zur Dusche. Ja, mit möglicherweise. Reinigung. Ja. Wenn man sich mal vor Augen führt, dass das eigentlich die leichtere Baustelle war, weil da wird nicht ein ganzer Bahnhof tiefer gelegt, sondern da musste man im Prinzip nur eine Brücke bauen. Ja, mehrere. Ja, eine große. Du hättest auch einen großen Tunnel machen können. Das wäre sowieso der beste Plan. Also mal das gesamte, ich meine, das geht ja immer darum, wen muss man enteignen, wenn man eine neue Bahnstrecke baut? Wenn man die Dinger einfach, wenn wir einfach ein Fernverkehrs-ICE-Netz unterirdisch bauen würden, dann könnten wir in diesen Tunneln, die wir da graben, könnten wir auch diese Überlandstromleitungen verlegen. Da käme man dann dran und die wären trotzdem Erdkabel verbuddelt. Ich sehe gerade so dich als Projektmanager. Also ich meine, weißt du, dieser Baustellenmaulwurf, den die Deutsche Bahn hatte, den haben sie ja mittlerweile in Rente geschickt. Aber ja, der war ja noch rüstig. Den könnten die einfach ein Bundestunnelnetz buddeln lassen und damit könnte man so viele Probleme auf einmal lösen. Und wenn der schon mal dabei ist, dann könnte der auch eine kleine Erdkammer ausheben, da könnte man die Trixi von Storch reinsperren und dann einfach wieder zuschaufeln und dann wäre das Problem auch gelöst. Sag mal, nehmen wir mal, du wärst Projektmanager. Was sind denn so die grundlegenden Fragen bei einem Projektmanagement Kickoff? Wer bin ich, warum mache ich den Scheiß und wie viel Budget habe ich? Okay. Also die ersten Fragen sind natürlich so zeitplanungstechnisch und ressourcenplanungstechnisch. Und ja, eine der elementaren Fragen, die du immer stellen würdest, ist, und wen dürfen wir enteignen? Wie viele Mitarbeiter habe ich zur Verfügung? Wie lange darf ich brauchen? Welches Budget habe ich? Und wen darf ich enteignen? Siehst du, das ist das Schöne. Wir brauchen als Ressource nur diesen einen Maulwurf. Und entgegen meinem Naturell bin ich sogar geneigt, niemanden zu enteignen. Wir buddeln einfach so tief, dass dieses dumme Bodenschätzegesetz nicht mehr gilt. Schönen guten Tag. Wir hätten hier ein Projekt für Sie. Sie kriegen 7 Millionen Budget und wir stellen Ihnen 3 Mitarbeiter noch zur Seite. Vielleicht können Sie auch noch selbst welche einstellen. Sie haben 2 Jahre Zeit. Ja. Weißt du, und wenn wir schon kommen mal dabei Sie, kommen sind. Sie bitte voran, kommen Sie bitte voran, Herr Zallner, da haben Sie noch irgendwelche Fragen. Ja, ich brauche noch ein anständiges Catering. Ich hatte an Volker Wirsing gedacht. Und können wir bitte. Nein, Sie dürfen niemanden enteignen. Ah. Niemand darf man enteignen, man darf nichts anzünden. Was darf man in diesem Land eigentlich? So Bock auf ein Rollenspiel hattest du jetzt gerade nicht. Nein. Schön, perfekt. Diese Impro-Nummern werden immer besser. Ich muss ja hier Jahresrückblicke durch 12 Monate machen. Meine Lust auf irgendwas ist ausgesprochen begrenzt. Vor allen Dingen, weil, wie gesagt, ich darf nichts enteignen und nichts anzünden. Ja, hättest du mal fragen können. Gut. Wüsstest du jetzt spontan übrigens eine Stadt im Südsudan? Nein. Juba. Okay. Das südsudanesische Gesundheitsministerium gab einen Masernausbruch bekannt. Hm. Am gleichen Tag, an dem die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm, da siehst du mal, wie weit reichen solche Bahnprojekte um sich greifen. Und dann ist ja auch noch die Maskenpflicht abgeschafft worden an vielen Orten. Dementsprechend so ein Masernausbruch, siehst du mal. Ja, das Gute an so einem Masernausbruch ist, dass man den mit der Maskenpflicht auch nicht in den Griff bekommen hätte. Tja. Ja. Tatsächlich, ich würde zu jedem Land der Welt eine Stadt, nämlich die Hauptstadt hinbekommen, aber nur für Länder, die vor 2006 entstanden sind. Okay. Weil 2006 habe ich Abi gemacht, danach habe ich aufgehört, hat mich kein Erdkundelehrer mehr dazu zwingen können, Hauptstädte auswendig zu lernen. Okay, kannst du so ganz spontan sagen, wie die Hauptstadt von Litauen ist? Das ist das unterste von den dreien. Das müsste Vilnius sein, oder? Liebe Leute, schaut nach. Ist es Vilnius? Wir verpissen uns jetzt, weil, das ist eine Also Vilnius ist ja vor allem so eine journalistische Kurzaussage. Weißt du? Ich geh Aldi. Ich geh Kiosk. Und was sagst du an Kiosk, wenn du Zeitung kaufst? Vilnius. Ich freue mich schon richtig auf unseren Jahresrückblick 2023. Treffen sich Klaus Kleber und Gundula Gause. Sagt der Zuschauer, Phil News. Sagt die, gut, trifft sie gut, haben wir dabei. So, bevor wir jetzt noch irgendwie richtig schlechte Karlauer raushauen zum Ende dieses Jahresrückblicks, erzählt uns doch mal, was waren eure Highlights in diesem wunderbaren, zurückliegenden Jahr. Es müssen nicht nur Dezember-Highlights sein, es dürfen jetzt wirklich aus jedem Monat sein. Und wenn natürlich euer Highlight war, dass Albert Rösti an die Macht gekommen ist, dann teilt uns das mit. Wenn euch die Geschichte im WM-Finale mit der Regenbogenflagge gefallen hat, teilt uns auch das mit. Und ja, ansonsten... Wir haben uns jetzt diesen ganzen Spaß natürlich auch gemacht, weil wir es uns leisten können, jetzt hier so einen ganzen Monat Schabernack zu machen und 12 Folgen statt 4 rauszuballern. Könnt ihr euch auch mal überlegen. Das könnte euch tatsächlich was wert sein. Da schmeißt ihr einfach mal so einen Euro oder 2 oder 4 oder 10 oder was auch immer es euch wert sein mag, in den Hut auf patreon.com/dialetepodcast. Oh, machen. Das war's von mir. Ich gebe raus an die Sendezentrale Böblingen. Die angeschlossenen Funkhäuser oder so. Ja, also meinetwegen könnt ihr auch gerne mitteilen, was euer Bahnereignis des Jahres war. Ist okay. Oder euer Lieblings-One-Liner von Volker Wirsing. Ob Kevin Kühnert mit Schnauzbart besser aussieht oder ohne. Ob ihr Team Mao Zedong oder Chiang Kai-shek seid. Und was ihr euch fürs Jahr 2023 wünscht, das dürft ihr auch gerne in die Kommis droppen. In diesem Sinne, macht's gut, ich hab euch lieb. Manchmal, ciao. Tschüss. Das soll's für heute gewesen sein. Für weitere Informationen besucht unsere Webseite www.dieelite.org. Alle, die uns für diesen Podcast etwas in den Hut werfen möchten, werden unter patreon.com/dieelitepodcast fündig. Vielen, vielen Dank. Unsere Social Media Kanäle findet ihr ebenfalls unter @dieelitepodcast. Und natürlich freuen wir uns auch auf Feedback per Mail an aushilfsjedi oder zeilenende@dieelite.org. Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.